Die Natur erholt sich, wenn man sie lässt. Auch wenn sich die erhaltene Vielfalt nicht einfach messen lässt, gibt es Erfolgsgeschichten, die Mut machen und zeigen, dass es sich lohnt, der Natur ihren Raum zu geben. Eine Studie zeigte, dass sich Schutzgebiete in 8 tropischen Wäldern über die Welt verteilt und alle sehr artenreich, positiv auf die Artenvielfalt bei Vögeln auswirkten. Sie war in diesen Gebieten größer als außerhalb. Dies galt vor allem für Waldvögel, endemische und bedrohte Arten, also genau jene, die für die weltweite Diversität von besonders hoher Bedeutung sind. Der Grund? Innerhalb der Schutzgebiete waren die Wälder weniger stark abgeholzt und gestört. Auch die Bestände von Vögeln und Säugern blieben in Schutzgebieten im Mittel erhalten, wie eine andere Studie aus Europa und Afrika ergab. Bekannt ist durch wissenschaftliche Erhebungen außerdem, dass seit 1993 auf jeden Fall zwischen 28 und 48 Vogel- und Säugetierarten durch Schutzgebiete und andere Maßnahmen vor dem Aussterben gerettet wurden. Dabei geben die ForscherInnen selbst an, sie hätten ihre Ergebnisse konservativ und mit großer Vorsicht berechnet. Es ist also davon auszugehen, dass mehr erreicht, aber bisher nicht gemessen oder dokumentiert wurde. Auch vor der Küste der italienischen Stadt Portofino, einem malerischen Ort in Ligurien, seit römischen Zeiten berühmt für seine marine Diversität und Urlaubsort für die Schönen und Reichen, ließen sich sichtbare Veränderungen festhalten. Dort wurde 1999 ein marines Schutzgebiet eingerichtet. Später untersuchten WissenschaftlerInnen, wie sich die Bestände dreier Arten Seebrassen entwickelt hatten. Und stellten fest, sie haben sich erholt. Nicht nur wuchs die Zahl der Fische, sondern die Exemplare waren auch deutlich größer.